Meine Fresse, ich lass direkt zu Anfang mal die Bombe platzen. Der Inflexible hat neue Öffnungszeiten, sprich, er öffnet seine Taverne nur noch Freitag bis Sonntag, jeweils zwischen 17 und 22 Uhr. Das sind 15 Stunden Gastbetrieb. Wer jetzt glaubt, es sei wegen der Work-Life-Balance weit gefehlt. Es ist wegen des Mindestlohns, der Energiekosten in Schleswig-Holstein, Personalmangel und der gestiegenen Preise für hochwertige Lebensmittel. Deshalb kann man Qualität, Frische und Gastfreundschaft nur noch 15 Stunden am Wochenende anbieten. Lieber wenige Tage mit großem Herzen, vollem Einsatz und der gewohnt griechischen Herzlichkeit öffnen als, oder ist das nur eine gewollt künstliche Verknappung des Angebots, wohlverpackt in warme Worte? Lieber an drei Tagen ein jeweils fünfstündiges Service-Rödel-Programm in brechend vollem Haus, Energiekosten optimiert bei wohlangelegtem Aushilfslohn? Da fällt die Wahl leicht, zumal man Lebensmittel besser kalkulieren kann. Wenn dann der Gyros aus ist oder das Souvlaki, überlegt sich der Gast demnächst früher zu buchen. Angebot und Nachfrage. Verknappung schafft Begehrlichkeiten. Ich freue mich schon auf Oktober. Herzlich willkommen hier im nächtlichen Kerzenstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 236, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Da ist an Wochenenden in der inflexiblen Taverne das Tellergate quasi schon vorprogrammiert, woll, die älteren Nordseeteuflinge erinnern sich. Damit aber nicht genug, denn kaum ist die Katze aus dem Sack, miaut schon die nächste. OC richtet die GC Stadtmeisterschaft aus. Also das OC-Dogi-Team quasi, was unterm Strich mehr oder weniger kaum einen Unterschied macht. Kann man sich nicht ausdenken, aber tatsächlich pfiffen es die Spatzen von den Dächern bzw. diverse Podcasts in die RSS-Feeds. Blöd nur, es wird wohl Berlin-Potsdam und damit bin ich raus. Ich habe keinen Koffer in Berlin und werde wohl auch mittelfristig keinen hinbringen. Stattdessen habe ich kürzlich einen Kurzzeit-Potsdamer bei einem Freund getroffen. Ein sehr angenehmes Spontanerlebnis. Grüße in den Allgäu gehen raus und da fahre ich sicherlich irgendwann mal hin. Zwischen Spätherbst und Frühfrühling mutmaßlich wegen der Insekten und weil es dann da vielleicht korrekten Schnee gibt. Erwähnte ich in diesem Zusammenhang, dass ich meine Gewürzrondell-Wasserspielbütt immer noch nicht gereinigt habe und dass die Möwe wieder kurz vor dem Efeu-Gau steht? Wahrscheinlich nicht. Zudem müsste ich mal den Freischneider aus seinem Dornröschenschlaf erwecken, in der Hoffnung, dass der Fertigmix im Tank nach Jahren noch stabil ist. Aber das soll ja das Feature dieses Kraftstoffs sein, dass er sich nicht entmischt. Naja, abwarten und Choke einschalten. Zunächst muss ich mir Zugang zu dem Teil verschaffen. Wenn alles klappt, habe ich dann die Möglichkeit, die Einfahrten zu entgrünen. In den Fugen des Verbundsteinpflasters hat sich nämlich eine ganz eigene Flora angesiedelt. Rauskratzen will ich die nicht, weil sie die Steine stabilisiert und die Oberflächentemperatur senkt, aber in einem Beet aussteigen möchte ich auch nicht, zumal die Brandgefahr steigt, wenn das ganze Grün den heißen Auspuff umrankt. Rauskratzen muss ich das Grün gegebenenfalls in der Gosse neben dem Bürgersteig, aber da ja demnächst erst einmal Glasfaser verlegt wird, warte ich erst mal ab. Habt ihr gehört? Dada-ja. Klingt wie Papa-ja. Nur mit D statt P. Sachen gibt's. Zum Beispiel Caches, denn die gibt's überall. So auch im Märkischen. Obwohl das Lindlerer Freilichtmuseum mit PS und Pedalen lockte, zog meine Holdes vor, mich ins Märkische zu karren, um dort unseren Sonntagsspaziergang zu absolvieren und das ein oder andere Dösken zu finden. Live-Geocaching vom Feinsten, Sinieren beim Cachieren, Lavalieren beim Schrittieren auf beschilderten Wegen und abseits von Egen. Doch hört selbst. Wie ist das, Eugen Schmalenbach oder was? Eugen Schmalenbach oder? Oder irgendwie so. Eulen Schmalenbach Berufskolleg, Knaller. Ja, da befinden wir uns, aber nicht um irgendwie was zu lernen oder um uns schlau zu machen oder wegen irgendwas, sondern wir gehen jetzt geocachen. Die Holde, die hat was rausgesucht. Wir sind jetzt hier an einem Parkplatz, Ostendorf Schule, ist eine Haltestelle. Hier steht eine Toilette und hier ist ein Weg gesperrt mit so Absperrungen. Aber man darf daher gehen, man darf da nur nicht fahren. Und dann steht hier irgendwas mit Sauerländischer Gebirgsverein. Also es ist wohl ein offizieller Weg. Was steht da? Hier lernt, lebt und lacht die Konstantin-Klasse. Aha. Ja, also wo auch immer diese Schilder mal gestanden haben. Aber hergehen darf man ja, man darf halt nur nicht fahren. Wir gehen da jetzt mal her. Die Holde hat das Endgerät mit den Caches. Ich habe das Endgerät mit dem Mikro. Und dann wollen wir mal gucken, wie es noch so wird. Das Wetter ist recht angenehm. Wenn die Sonne nicht durch die Wolkendecke sticht, das tut sie manchmal, dann wird es unangenehm warm. Ansonsten haben wir 20 Grad, ein laues Lüftchen, so ein bisschen Heidelandschaft und Wald. Die Ginster, die sind hier alle schon komplett mit diesen Schoten fertig. Gemähte Wiesen und ein geschotterter Weg. Theoretisch befahrbar wäre so das Richtige, um da mal mit einem World Rally Car drauf zu fahren, aber war ja gesperrt und wir haben es ja auch nicht mit. Ökologisch, naja, aber hey, heute Nacht, Knaller, die Holde hat schon wieder ihre Uhr zum Wandern nicht angestellt. Nein, heute Nacht 1 Uhr, wir hatten nur das Badezimmerfenster offen. Ein Heidenlärm. Ich habe gedacht, mir fällt gleich das Dach runter. Hörte sich nicht an wie ein richtiger Hubschrauber. Hätte aber einer sein können. Lebensraum Obstwiese mit einer Bank. Mhm. Bitte? Hier steht von der Informationstafel, die Koordinaten ermittelt ihr wie folgt. 141522. Ja, ne, wenn es ja knallt. Da haben Leute 3 Jahre gebraucht, laut Loks, um das rauszukriegen. Aber sag mal, 1. So, 141. 1234, das, ja. J. Hallo? Ja, ja. 522. 1234512. 1, 2. Dann, das war's schon. Ja, ne, 51, 12 und dann die beiden. Okay, und dann. Und jetzt kommt 7, 32, 2, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Ja. 3, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja. Und 4, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 1. Ja. So. So. Das wäre eine 10. Da? Mhm. Okay. Und das ist so, ja? Ja, würde ich jetzt sagen. Ich mache trotzdem mal ein Foto von der Tafel. Nur für den Fall, dass wir uns mal irgendwie vertun. Weil dann haben wir es für den Notfall. Jetzt bleibt mal so. Gut. Das ist ja wohl das Einfachste. Ernsthaft, das war ein Rätsel, die hatten wir ja vor 18 Jahren schon. Mann. Ja, wo bin ich denn jetzt gewesen? Wir haben also neue Koordinaten. Und letzte Nacht um 1 rum, wie gesagt, Heidenlärm. Als wäre entweder so ein Flugzeug, es gibt diese Senkrechtstarter-Propellerflugzeuge, als wäre so ein Ding bei uns übers Haus geflogen im Niedrigflug oder ein Hubschrauber, aber halt nicht der typische Bell UH-1D, also der Teppichklopfer, sondern so ein Ding mit richtig Lärm und so einem konstanten. Bitte? Ich muss mal eine Gegenprobe machen. Eine Gegenprobe? Ja, ich habe ja jetzt was hier. Das ist ja auch wieder total logisch. Ich möchte aber wissen, ob wir, wo Nummer 2 ist, weil das wird ja da irgendwo in der Nähe sein. Aber hier kommt gar nichts. Was habe ich denn hier wieder für Art? Wo sind wir denn jetzt hier? Nee, wir sind hier an dem Punkt. Okay. Ja gut, von der Logik her sieht es ja gut aus. Teilnummer. Aber ich weiß nicht, ob sich hier wirklich die Strecke teilt. Ich gehe mal ein Stück nach vorne. Also hier geht eine gerade außen, eine biegt ab. Na gut. Also nochmal. Es könnte also so ein senkrecht startendes Propellerflugzeug gewesen sein oder ein relativ untypischer oder moderner Hubschrauber, dessen Propeller halt dieses typische Klopfen nicht mehr zeigen. Aber das Ding macht auf jeden Fall einen Heidenlärm. Da fühlte ich mich bemüßigt, mal aufzustehen und eben rauszugehen. Und dann hörte ich das. In Richtung Osten muss er dann wohl gestanden haben. Ja, und heute lasen wir dann, dass bei uns im Ort irgendwie im Bereich der Goethestraße wohl einiges abgesperrt gewesen ist. Man mutmaßte im Netz, dass da wohl irgendwie jemand gesucht wurde, vielleicht auch ein Auto. Ja, und dann war dann halt dieser Hubschrauber am Start, der ohne Positionslichter geflogen ist, angeblich. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nur gehört. Hörte sich eine Zeit lang dann auch an, als wäre er vielleicht gelandet oder stand mit laufender Turbine. Aber vielleicht hing er auch nur bewegungslos in der Luft. Und je nachdem, wie dann eben der Wind steht, kriegt man halt den Lärm ein bisschen lauter oder ein bisschen leiser. Der Wind trägt das ja ein bisschen, aber ja. Bin ich wieder ins Bett gegangen, tat sich ja nichts. Ja, aber so geht das hier ab. Es ist das Oberbergische. Machst du nichts. Wir sind von dem relativ gut geschotterten Weg auf einen erdig befestigten abgebogen. Könnte man aber auch gut befahren. Keine hohe Vegetation. Angeblich durch den Borkenkäfer sehr mitgenommen. Durch den Borkenkäfer? Ja. Also hier vorne ist gesägtes Holz. Ja, gut. Da ist ja schon wieder Unterholz und alles. Da stand ein bisschen. Aha. Ja, ich muss mal gucken. Da ist es ziemlich mitgenommen, ne? Ja. Mann, wir kommen jetzt um eine Kurve. Vor uns offeriert sich so ein kleinerer Taleinschnitt. Und da sind die Hänge echt mies. Also das ist ziemlich dahin. Was ist da unten? Ich hatte aber hier jetzt irgendwas Größeres angeflogen. Ich will hoffen, dass das jetzt kein Faulstich war. Also da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe es nämlich nicht gehört. Mein Ohr flattert. Hm. Ich würde fast sagen, da. Ja. Mit genauem Hinblick. Ja, wir werden jetzt hier diese Kurve gehen. Also wir haben ja hier so kleine Tännchen und deren Äste, gerade die Spitzen, die gehen hier so manchmal wie Korkenzieher. Das sieht total wirr aus. Haben sie manchmal zwei Spitzen. Ist ja echt. Da vorne ist ein Schild. Müssen wir vielleicht auch noch mal an dieses Schild? Ja gut, das sind 40. Achso, du meinst wegen Luftlinie? Ja. Ein Ansitz. Ungetarnt. Hier wächst unsere Zukunft. Da staunst du was. Trockenheit, Stürme, Hitze und Borkenkäfer. Auch dieser Wald leidet unter den Auswirkungen des Klimawandels. Das ist dramatisch, denn der Wald ist enorm wichtig für den Klima- und Naturschutz. Jeden Tag entzieht er der Atmosphäre riesige Mengen klimaschädliches CO2, speichert große Mengen Wasser, kühlt und spielt für die Naturvielfalt eine lebenswichtige Rolle. Vor ihnen entsteht ein neuer Wald, ein gesunder, widerstandsfähiger und standortgerechter Mischwald. Ein Wald, der anpassungsfähig ist und mit steigenden Temperaturen und Trockenheit besser klarkommt. Dabei setzen wir auf eine vielfältige Baumgartenmischung. Falsch. Dabei setzen wir auf eine vielfältige Baumartenmischung. Wo nötig, unterstützen wir mit gezielten Pflanzungen. Ihr Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen. Von alleine wachsen hier Fichte, Birke, Eberesche, ergänzt werden Douglasie, Esskastanie, Vogelkirsche, Buche, Erle, Bergahorn und Tanne. Mehr über den Wald der Zukunft erfahren Sie auf waldstaunen.nrw. Da guck. Nee, nicht da guck, da staunste, wa? Steht auch auf dem Schild. Ist die Holde schon vorgelaufen? Bin ja gespannt. Eben war ich am Maulen, weil die Sonne zwischen die Wolken stach. Habe ich mir gedacht, Mist, du bist nicht eingecremt. Damit war jetzt nicht zu rechnen. So, jetzt zieht sich das alles wieder mehr zu. Und es wird kühler. Es wird windiger. Ich habe selbstverständlich keine Jacke mit, warum auch, sind ja 18 Grad. Und gleich wird es dann, wenn ich Pech habe, regnen. Und dann bin ich richtig angepisst, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wettertechnisch kann man es mir ja in der Regel nie recht machen, es sei denn, man hat es einmal, bestimmte Temperatur, bestimmte Luftfeuchte und dann bleibt es konstant so über Stunden und ändert sich nicht. Und die Holde, die rennt jetzt hier durch die Baratten, zieht sich hier Tonnen Zecken. Das wird ja was werden. Da kommt jemand mit einem Hund. Wuff, wuff. Der ist unter dem Stein. Ich hätte gar nicht so hoch gemusst. Ja, der sieht nämlich so aus, als hätte man ihn anheben können. Hast du denn? Was soll denn hier sein? Mikro. Ah, ja, kann ja hier überall sein. Gut, die haben hier gemäht. Ne? Vielleicht haben sie beim Mähen den Stein demoliert. Ja. Vielleicht ist das auch hier unten am Ansatz. Hast du da mal zwischen den Wurzeln? Hm? Auf dieser Seite zwischen den Wurzeln? Das ist alles zu. Tja. Hallo. Ja, ja. Alles gut. Gelände 3, Schwierigkeit 2. Ja, links, direkt am Weg. Toll. Ich liebe das. Ja, sie haben hier gemäht. Das ist das Problem. Hier sind auch Steine. Geht schon gut los. Die nächste Dicke. Wie genau sind die Koordinaten? Also, oder das, was du da siehst. Gut, ich meine, Suchspuren haben wir hier, ja. Ja, ich würde hier, wenn da oder, warte mal, was ist da? Du hast Handschuhe, ne? Guck mal da bitte. Da ist auch ein Stein da in der, ja, vielleicht der, den hätte ich eventuell genommen. Ja. Gemüllstift. Gemüllstift. So, Siebener Runde 1. Aha. Ah, hier hat einer was zwischengeschoben, hier rausgerissen. Hier ist noch ein wenig Platz. Mach mal eben kurz ein bisschen. Bonuszahl? Nee. Ja, hier. Ich habe extra Zettel mitgenommen. Jetzt könnte auch was locken, ja? So. Foto. Dann haben wir ja schon mal den Zwischenpunkt, ne? Ja, danke, danke. Wenn auch sonst nichts kann, gute Augen hat der Mann, theoretisch. Und jetzt geht's zur, müssen wir jetzt noch was ausrechnen oder geht jetzt wieder irgendwie? Aha, ja dann. Das war Nummer 1 und jetzt gibt's nur noch bis 11 Tradis. Ah, also war der erste quasi ein Multi. Genau. Ja, ist toll. Jetzt geht es hier den Berg hinunter. Das heißt, dann geht es nachher den Berg auch wieder rauf. Ja, hier hat sich jemand ziemlich was zusammengebastelt. Es könnten Teichanlagen sein mit einer Art Räucherhütte. Alles extrem zugewachsen. Blumentöpfe. Das ist hier eine arg komische Ecke. Ich meine, das ist natürlich hier nicht Oberberg. Ich mutmaße, wir sind ja im Märkischen, ne? Märkischer Kreis. Das ist jetzt auch nicht wirklich so viel anders. Und im Endeffekt gibt es ja das Bergische Land und hier das Märkische. Aber es geht ja alles zurück auf die Grafen von Berg und Mark oder auf die Grafen von Mark und Berg, je nachdem, wie wichtig man sich nimmt. Bin mir auch gar nicht sicher, ob die mal irgendwie verbrüdert waren. Da müsste ich mal geschichtlich nachlesen. Ich glaube, ich habe das mal gewusst, aber hey, gestern habe ich es noch gewusst. Da sind andere Informationen dazu gekommen. Ja. Dafür ist das mal rausgefallen. Ja, dafür ist das rausgefallen. Das ist das Kelly Bundy-Prinzip. Ja, da habe ich auch gerade dran gedacht. Die älteren Erinnerungen. Also falls ihr es nicht gehört habt, die Holde meinte, es wäre das Kelly Bundy-Prinzip. Die älteren Fernsehzuschauer erinnern sich. Für die, die es jetzt nicht wissen, es gibt eine... So eine, wie hieß denn die Serie überhaupt noch? Sitcom. Eine schrecklich nette Familie, ja, ja. Genau, diese Sitcom mit Al Bundy. Und Kelly war halt die Tochter. Und in einer Episode sollte Kelly dann an einer, ja, das ist so eine Quizshow teilnehmen. Und die ging in erster Linie um American Football, ne? War doch American Football, richtig? Ja, so mit Touchdowns und bla und blub. Und der Al hat ihr dann so ziemlich alles, aber auch wirklich alles über diese Sportart beigebracht. Wer wann was wie gemacht hat. Der Kopf war voll und der Trick war, bringt dem Mädel keine neue Information, weil wenn sie eine neue Info bekommt, also sobald ein neuer Gedanke in ihr Gehirn kommt, ein neuer Fakt, den sie speichern kann, dann fällt irgendein anderer Fakt raus. So, und jetzt sitzt die Kelly dann da Und der Quizmaster fragt was und die haut jedes Mal den Buzzer, ne? So, also, wer hat dann und dann dat und dat Goal klingen? Und sie wusste das und sie räumte komplett ab. Jede Frage, knallharte Antwort, spitzenmäßiges Ding. Und dann kam die letzte, keine Ahnung, 1-Million-Dollar-Frage. Und kurz vorher hat irgendjemand mit ihr gesprochen gehabt. Und genau die Information war dann weg. Schade, schade, schade, das wäre ihr Preis gewesen. Ja, und genau so geht das hier eben auch, ne? So ein Gehirn hat halt ein bestimmtes Fassungsvermögen. Und entweder meine Gehirnkapazität, die nimmt immer mehr ab, was ja möglich wäre. Oder es kommt wieder die Mikroplastikgeschichte zum Tragen, dass ich an bestimmten neuronalen Knoten eventuell Mikroplastik festsetzt und da die Weiterleitung der Informationen blockiert. Jetzt weiß ich auch, warum das hier nach einem komischen Bach klingt. Hier so 5-6 Meter unter meinen Füßen ist dieses Rinnsal. So, und das ist dann eben der Grund, warum dann die Bundys doch nicht reich geworden sind. Tja nun, obwohl ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Hatte die denn am Schluss wirklich verkackt? Ja. Die letzte Frage, gut. Die letzte Frage war tatsächlich die von El Bundy und diesen Touchdowns. Wie viele Touchdowns in einem Spiel? Ach so, er selber? Ja, ja. Das ist ja dann noch der Oberknaller. Weil das ist ja die Info von man darf ja nicht vergessen, dass El Bundy 86 an der Poke High 6 Touchdowns in einem Spiel. Ich meine, das war so. Ich weiß es nur auch nicht genau, aber ich war ja auch nicht dabei. Ja, und die Info, die war dann auch noch weg. Also das, was eigentlich in jeder zweiten, dritten Folge in irgendeiner Form dann auch noch erzählt wird. Und wir müssen jetzt hier geradeaus oder diesen Bach kreuzen. Oh ja, dann bietet sich das ja hier an. Was soll es denn sein? Mikro in 5 Metern, Totholz unter Stein. Ja. Dann würde ich mal sagen, suchen wir hier, ist da Totholz. Jetzt fehlt nur noch der Stein. Ja, Totholz liegt hier. Im Tempo auch. Es ist jetzt nicht so prickelnd. Wahrscheinlich eher hier, da, wo sie noch so Holz vorgekarrt haben. Das liegt da nämlich nicht. Ich schätze mal, das haben sie da irgendwie, oder? Nee. Ah, da ist auch noch Stein. Es ist ja hier echt zu vegetiert. Da müsste man mal mit einem Freischneider dran. Apropos Freischneider, es hat funktioniert. Tatsächlich habe ich den Freischneider an den Start gekriegt. Meinst du, andere Brille hilft? Ein bisschen mehr. Ja. Also der Freischneider, der ist ja nur seit, soll man ja nicht, ne? Man soll das Zeug ja rausnehmen, aber habe ich nicht. Also der Freischneider ist mit Motomix befüllt, seit bestimmt 2-3 Jahren nicht mehr angepackt. Und ich habe dann gestern mal versucht zu starten, klappt aber nicht. Dann habe ich, hier scheint ein Weg hoch zu gehen. Ja, aber vielleicht nach da. Ja, ist aber kein Totholz. Totholz unter Stein. Hast du mich schon verstanden, ne? Ja, am Totholz unter Stein. Nein, rechts, direkt am Weg, Totholz unter Stein. Ach so. Das ist ein Stein und darunter liegt Totholz. Wie unsinnig. Ja, Leute, ganz entspannt. Na, den musst du nicht hochheben, der ist zu schwer. Ja, jetzt bin ich ja wieder bei 10 Metern. Das macht keiner. Okay, Totholz unter Stein. Gut. Naja, das müsste dann hier irgendwo sein. So, das Team ist immer noch am Überlegen. Ja. Ich mache mal jetzt erstmal Pause. Und dann habe ich den Tank des Freischneiders mal mit frischem Motomix aufgefüllt. Das war, ich schätze mal, 1/3 war noch im Freischneider drin, 2/3 habe ich beigeschüttet. Und das frische Motomix ist eigentlich im Kanister dasselbe Motomix, was wir da vorher schon reingeschüttet hatten. Ja, und tatsächlich ist er dann angegangen, nach ein paar Mal Reißen. Also ich hatte schon einen dicken Arm bekommen, aber ja, nicht hier, nicht hier, nicht hier, nicht hier. Das ist immer eine Taschenlampe. Schade. Das wäre es noch. Hast du da mal rein, dazwischen mal geguckt? Weil das wäre dann noch eine Überlegung. Ansonsten könnte das hier eng werden, so zugewachsen wie das ist. Was ein Scheiß. Ja, die gute Suchtaschenlampe, die fehlt jetzt. Hier ist nichts. Ah, die Holde hat's gefunden. War's da? Nicht da, davor. Ah. In den Brombeeren sozusagen. Ah, so. Ja. Gut, macht ihr es weiter. Toi, toi, toi. Siebene Runde 2. Schön, schön. Tatsächlich mit einer Bonuszahl. Und jetzt kann ich mich auf dem ersten Blatt auf der Rückseite verewigen. Es ist mal wieder so diese typischen Leute, die alle nur immer auf der Vorderseite, aber nicht auf der Rückseite loggen. Zis. So. Wow. Wenn das so weitergeht, dann... Ich habe da eine Vermutung. Tja, ich habe da eine Vermutung. Wenn wir dann einen überlaufen, das ist nicht so dramatisch. Nee, tatsächlich nicht. Ja, wir amüsieren uns gerade über die Bonuszahlen. Graupen da in den Ohren. Du hast Graupen in den Ohren? Ja, diese widerlichen, weißt du. Ach so. Die wir da immer. Und was hast du hier? Mussten. Warst du irgendwie... Eine Türklinke oder so beim durch den Flur. Nee, diese Rötung und das alles, das sieht aus, als wärst du irgendwie... Ja, vielleicht ist halt jetzt hier von den Dornen. Komisch. Wenn das jetzt Gift-Sumach war, meine Liebe, ja, es sieht nach Brennnesseln aus, das hättest du ja gemerkt. Wenn das jetzt Gift-Sumach war, dann geht es aber ab. So, wo müssen wir jetzt hin? Weiter. Oder abbiegen. Fragen. Ich kann nicht. Fragen über Fragen, Frau. Gefunden. Also. Hallihallo, ich Entwurf, okay. Hallihallo gefunden. Siebener Runde 2. Siebener Runde 3. Navigieren. Idyllisch ist es auf jeden Fall. So am Wasser. Moment, ich habe keine Ahnung. Es fließt hier alles gemächlich. Siebener Runde. Heißt das hier irgendwie Siepen? Und liegt das eventuell an diesem Siepen? Also an diesem Siefen, an diesem Rinnsal hier? Was ist denn da vorne? Da hat auch einer irgendwas gebastelt. Da liegt ein Baum drüber. Hier ist sowas wie so ein Delta. Hier verzweigt sich das und hier unten kommen wieder Teiche, so mehr oder weniger Mückenbrutgebiete, mitten im Wald. Was hast du? Irgendwas für einen Treasure gesammelt. Ah, ja, dann wird mir das ja vielleicht auch noch passieren, dass ich jetzt hier irgendwelche Treasures... Also die Teiche, die sehen hier abgelassen und verlandet aus, wobei... Ich hab den ersten abgelockt, der wird nicht gleich locken. Komisch, komisch. Ja, echt. Mann, das ist ja hier richtig... Au! Jetzt habe ich mir noch fast einen Fuß umgeknickt. Hier steht eine Schaukel, da sind zwei Stühle. Jetzt hätten sie hier mal Angel geteicht. Ist ja ganz schlimm. Ich glaube, hier spielen sie auch kein Banjo. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass du als junger Mann betitelt wurdest? Was? Ja. Als ich gestern in der WG war, da war ja der Sam da. Und die Frau, deren Namen ich nicht kenne, die etwas mit kurzen grauen Haaren. Ah, so? Mit zwei Brillen. Eine Brille da, eine oben drauf, weil wegen Lesebrille und so. Ah, okay. Und dann sprach ich, in welcher Konstellation ich zu der alten Dame stehe und dass du ja in einer anderen Konstellation zu der alten Dame stehst. Ach, den Moment, der gestern da war. Ja. War das die, das war aber eine Betreuerin oder was? Ja, ja. Ach so. Ja gut, also im Verhältnis würde ich sagen, gut, kommt hin. Aber ja, interessant. Junger Mann. Ich sag ja, hier sind auch Teiche, aber die sind noch voll. Möchtest du mal da drunter greifen? Hier? Ja. Hier hat man ein Kreuz in eine Leitplank geschnitten. Ich gucke aber vorher mal, sicherheitshalber, bevor ich hier in irgendwelche Sachen greife. Ich weiß auch wieso. Zieh mal Handschuhe an. Weil das war klar, dass hier wieder so... Spinnenmücken. Ja, fall doch auf die Fresse. Schalten kann er auch nicht. Und ja. Von der Theorie her ist es super. Das ist schlau. Ich finde das klasse. Ah ja, guck mal, der Zelter, das ist toll. Wolltest du das zuerst? Ja, klar. Ihr das was vergessen. Hoffentlich verlieren wir den Zettel nicht. Mutmaßung in Sachen Bonus, ich finde das geil. Hoffentlich verlieren wir den Zettel nicht. Wer soll denn auf die Idee kommen, ne? Nochmal wiederkommen, das werden ja, genau. Wir reproduzieren können. Das ist ja der Hammer. Einfallsreichtum lässt grüßen. Und dann am Anfang so ein schweres Rätsel, das passt irgendwie nicht zusammen. Tja, nun. So. Jetzt würde ich aber erst ans Ende loggen und dann. Ja, dann sind wir mal gespannt, wo es jetzt weiter hingeht. Wir kommen unten an einen Querweg. Vielleicht ist es auch eine Straße, man weiß es nicht. Ich müsste mal was näher rangehen. Aber ja, von der Landschaft her sehr strange. Da könnten tatsächlich Spuren von Teer enthalten sein, ne? Und vor mir unten ist eine Wiese. Auf der Wiese in der Mitte ist ein Pfahl. Und auf dem Pfahl sitzt ein Bussard. Tatsächlich, hier ist eine Straße, die zu 90% aus Rissen und Schlaglöchern besteht. Man kann auch alte Stellen von Teer, neuere Stellen von Bitumen und sogar Ausbesserungen in Schlaglöchern mit Beton erkennen. Und dort unten kommt jetzt ein Pulk Radfahrer. Aber echt, das ist ja hier. Mann, ist das eine Straße. Ja, und unten sitzt halt dieser Bussard schön. Was ist denn das hier für eine? Haben sie ja hier nett gemacht mit diesem Teich. So, unser Team guckt sich gerade die Aufgabenbeschreibung an. Teichanlage. Ich kann jetzt noch nicht so viel sagen, was passiert, aber man sieht, wenn man so ans Wasser geht. Scheinen noch Fische drin zu sein. Auf jeden Fall kam jetzt mal eben einer hoch. Idyllisch ist es auf jeden Fall. So am Wasser. Hier steht nichts, dass man es nicht betreten darf. Muss mal gucken, wie der Schatten ist, damit ich reinsehen kann. Es ist leicht trüb, aber man kann doch so bis auf den Grund gucken. Wasserläufer sind hier drauf, auf dem Teich, an der Oberfläche. Oberflächenspannung ist in Ordnung. Wenn der sich da jetzt bewegt, vielleicht ist ja da die eine oder andere Forelle drin. Er kommt jetzt gleich nach oben und schnappt sich den weg. Aber, tja, vielleicht sind das so 40, 50 Zentimeter hier, keine Ahnung. Da, wo das Wasser reinläuft, das ist dann auch mehr über so eine trockene Stelle. Also viel Sauerstoff wird da nicht eingebracht. Wäre da besser, wenn das direkt ins Wasser sprudeln würde. Aber okay. Scheint aber auch die ideale Höhe noch nicht erreicht zu haben. Hier gibt es so eine Art Mönch, also den Auslauf. Und das ist ein großes Kunststoffrohr oben mit Zinnen. Wahrscheinlich als Skimmer. Und das sind da bestimmt noch so 30 Zentimeter, die da rausgucken. Also es könnte wesentlich mehr Wasser drin sein, aber okay. So, die Radfahrer kommen uns nicht entgegen. Neben mir, linke Seite, eine Weide mit Kühen. Rechte Seite, wie gesagt, ach, der Bussard ist jetzt von dem Pfahl runter. Wohin auch immer. Vielleicht hat er eine Maus gesehen, aber ich sehe ihn auch nicht auf der Wiese. Das sind hier überhaupt einige. Ich habe heute schon mehrere gesehen, weil wir auf der Fahrt hierhin welche am Straßenrand hatten oder sogar einen auf einer Freileitung sitzend, alle mit Blick auf Wiesen. Ich mutmaße, wenn es jetzt die nächsten Tage vielleicht mal regnet oder so, dass die Bauern teilweise gemäht haben und das Zeug in eine Scheune gefahren oder zu Ballen gepresst, was auch immer, haben, um jetzt nicht den nächsten Brand zu haben, weil feuchtes Heu ist ja ein gewisses, mich umfliegt etwas. Kannst du mal eben gucken? Wespe, die nicht sticht. Also, okay. Das ist in Ordnung. Jetzt kommt uns ein Auto entgegen. Nee, wir müssen abnehmen. Aha. Wir stören das Auto nicht. Der kann genau mit seinen 80 Sachen hier weiter durchknallen. Ja. SUV. VW in einem T-Cross. VW T-Cross. Ja. Verstehen ja wieder viele nicht, die hier aus ihren optimal ausgebauten Öffi-Bereichen kommen. Aber warum muss es ein SUV sein? Kann man nicht auch ein normales Auto nehmen? Nee, weil Normale Autos, normale Federung. Für diese Schlaglöcher scheiße, dauernd Federbeine kaputt, die Dämpfe am Lecken. Da brauchst du was, was für Offroad zugeschnitten ist. Damit kannst du auf dem oberbergischen Onroad fahren. Oder märkischen. So ist es. Ich merke das immer, wenn ich mit der Diva unterwegs bin, auf solchen Straßen. Die ist nämlich so hart, da fallen dann fast die Spiegel ab. Alles rappelt und klappert. Da ist manche geschotterte Piste, zum Beispiel die hier, auf der wir gerade gehen, oder auch damals, vor 28 Jahren, die Strecke auf Fuerteventura ab Morroyable, die Südhalbinsel runter, schlaglochfreier als das, was die hier in der Gegend Straße schimpfen. Da willst du auch nicht mit einem ungefederten Fahrrad fahren. Also hier. Außer auf solchen Schotterpisten. Da geht das, aber nicht auf der Straße. Ach, guck mal, hier ist auch wieder so ein Ding mit so einem Kreuz. Ich finde das interessant. Das haben die also gemacht, um hier diese Ketten einzuhängen, weil hier liegt eine Kette am Weg, am Rand. Und ich kann mir jetzt vorstellen, du steckst die Kette durch dieses Kreuz mit dem Kettenglied, spannst die, deswegen das Kreuz, und machst dann von hinten ein Schloss rein, also ein Bügelschloss. Und dann kannst du die Kette quasi nicht mehr rausziehen, wenn du hier absperrst. Denn ich dachte eben bei diesem Teeträger, warum hat da einer ein Kreuz reingebrannt? Wollte er denn mal ausprobieren, was hier mit seinem Schneidbrenner oder Plasmaschneider ist? Nein, das hat also hier einen Grund, um die Ketten durchzufädeln. Da guck, wieder was gelernt. So, ein Schild an einem Baum. Da zitiere ich doch mal. Bitte, Ausrufungszeichen. Bitte, bitte lärm nicht kreuz und quer auf und ab im Wald umher. Wozu gibt es sichere Wege, denk ans Wild und seine Hege. Zugleich bitte ich ums eine, häng dein Hündchen an die Leine. Furchtbar ist des Feuers Macht, darum gib aufs Zündholz Acht. Speisereste, Glaspapier, bitte lass das doch nicht hier. Zu Natur- und Umweltschutz passt kein Abfall und kein Schmutz. Danke, Ausrufezeichen. Die Jägerschaft. Wir haben hier eine gewisse Feuchte in der Luft. Das ist nicht schön. Wenn jetzt hier die Sonne noch rausknallen würde, würde ich transpirativ sterben, glaube ich. Ja, sagt sich alles immer so leicht, aber ja. So, seitlich wechselt die Heidelandschaft in ein Fingerhut, fällt ab. Sieht auch sehr schön aus. Lauter Fingerhut in Gräserrispen. Hübsch haben sie es hier. Und die Holde, Knaller, hat schon den nächsten Paddling in der Hand. Wir sind an der nächsten Station. Oh, welche Station ist das jetzt? Station 4 schon, ne? Das Muster wurde unterbrochen. Nee. Ab jetzt brauchen wir die Zettel. Ab jetzt brauchen wir die Zettel. Ja, ab jetzt brauchen wir die Zettel. Für die Bonuszahlen. Ja, ich fasse es nicht. Den nächsten Buchstaben kannst du schon mal drunter tun. Dora gleich. Machst du dasselbe nochmal gespiegelt da dran an die Zehen. Aha, der Dora. Und das ist hier auch ein... Ja, ist schon geflattert. Ja, aber guck mal hier, das ist ja fast, da steht ja fast nichts drin. Das ist geflattert, aber fast neu. Fast neu, genau. Fast neu. Neu und feucht. Ich kann ja hier vorne. So. Mhm. Yeah, ich habe das Treasure abgeschlossen, das erste. Buhu. 4 von 4. Wahnsinn. So, wo müssen wir jetzt hin? Da, 7 von 5. Aber siehst du hier auch noch, ob hier noch irgendwelche anderen Caches auf dem Weg sind oder ist hier sonst nichts? Nicht, dass wir jetzt hier die Hälfte von irgendwelchen anderen Leuten überlaufen. Ja, da hätte ich auch geguckt, wenn ich hier einfach nur hergegangen wäre. Ah. In ein paar Monaten lustig. Ja, dann wird vielleicht diese Dose hier mal gesperrt werden müssen, wenn sich hier ein Ameisenhaufen entwickelt. Das wäre natürlich dumm, aber das interessiert keine Sau. Ich erinnere da an einen Cache. Da bin ich vor Jahren mal gewesen und das war dann auch schon quasi eine Dose im Ameisenhaufen. Und ich hatte den ja angeprangert beim Owner, danach bei der Reviewerschaft. Aber obwohl es mehr als eine Ordnungswidrigkeit ist, Ameisenhaufen zu zerstören, hat das hier keine Sau interessiert. Also mache ich mir da wenig Gedanken, dass das anders sein würde. Aber da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich weiß gar nicht, wie dieser Film hieß. Es gibt mal so einen Film, der ging auch um Ameisen. Das war so in so einer Wüstenlandschaft, ja. Oh, das war. Also das war toll. Ja. Da waren Ameisen und dann haben da welche irgendwie so ein Forschungsding sie aufgebaut. Und die Ameisen haben sich dann immer was Neues einfallen lassen, um die Menschen umzulegen. Also ich erinnere mich da an eine Szene, da, boah, das geht ja im Berg rauf. Und wenn das so fies feucht ist, von der Luft her ist das Atmen echt doof. Da kommen die dann an, da liegen Menschen dann tot vor ihrer Veranda. Dann geht einer hin und so ein Mann hat die Hand zu einer Faust geballt von den Toten. Dann geht einer hin, macht so die Finger auf von dieser Hand. Dann sieht man in dieser Hand ein Loch und da krabbelt dann eine Ameise raus. Also war der Typ von innen voll mit Ameisen. Genauso haben dann Ameisen so Quader gebaut, also nicht Quader, sind so Meerecke gewesen mit einer glatten Fläche, ähnlich wie das so Termiten, die machen ja da ihre Röhrenbauten. Und die haben dann da halt so wie größere Steine mit einer glatten Fläche gebaut. Und diese Fläche zeigte dann in Richtung dieser Forschungsstation. Und die haben damit die Sonnenstrahlen auf die Station gelenkt, um bei denen diese Hütte künstlich aufzuheizen. Das war auch cool. Dann haben die Menschen angefangen, mit Ultraschallwellen diese, ich nenne es mal Steine, zu zerstören. Und irgendwann sind dann die Ameisen in die Hütte rein und haben dann in der Elektronik Kurzschlüsse verursacht. Ja, und dann konnten die sich auch nicht mehr wehren. Also irgendwo am Schluss war dann da so ein Typ in irgendeinem Teich und atmete dann durch so ein Schilfrohr. Nee, der saß an der Wand. Oder an der Wand. Und der konnte sich immer, wenn er sich nur wenig bewegen, konnte dann immer was rum an den Mund gehen. Also, wie auch immer, ich weiß nicht, wie der hieß. Aber ein geiler Film, der ist auch schon ziemlich alt. Muss so irgendwie in 80ern, 70ern, 80ern gelaufen sein. Der hat so dasselbe Potenzial wie Arachnophobie. Ja, aber geil. Ja, deswegen, Ameisen hat es mutmaßlich schon vor den Menschen gegeben. Und Ameisen wird es auch noch geben, wenn die Menschheit beschlossen hat, sich vom Erdboden zu tilgen. Also schnell sein, schnell sein. Deswegen, gebt ihnen einen Grund, vielleicht helfen sie uns ja dabei. Bleib mal stehen. Ja, es kann entweder ein Vogel sein, der im Laub immer mal wieder so zwei, drei Sprünge macht, um Tierchen dazu zu kriegen, an die Oberfläche zu kommen. Oder da geht langsam, aber das von der Art des Gehens war das nicht. Hat da vielleicht ein Reh spaziert oder so. Das hätte nicht gepasst. Sind wir bald da? Ah. Also es ist jetzt nicht, dass wir hier so mehr als 22 Grad oder so haben, aber durch diese Feuchte. Ich bin am Ölen, das ist eine wahre Pracht. Wie viele Cash sind das? Wir haben jetzt 4. Dann haben wir die Hälfte. Aha. Wir sind ja wie so eine, wir gehen die Station jetzt ab wie so eine Perlenkette. Wenn es hier keine Suchspuren gibt, weiß ich auch nicht. Ja, denke ich mir. Hier ist ja der komplette tote Ast, der hier liegt, richtig abgefrickelt. Ist noch keiner den Pilz abgerissen hat, ist alles. Ach so, liegt da nur rum. Ja, wer hätte es gedacht? Kommt jetzt eine mit. Ja. Können wir mal eben gucken, wie wir das machen wollen. Also, hier ist 6, hier ist 7. Dann geht das hier weiter mit 8, 9, 10. Man könnte diese Hochbehälterrunde mitnehmen. Dann könnten wir aus den 7,5 Kilometern 11 machen, um dann nachher hier wieder hoch zu gehen. Hallo. Da war eins und da auch irgendwo auch der. Ich habe den jetzt nicht eingegeben. Ja, so in den Bereich wollte ich nicht gehen, weil nein, wir müssen nein, hier rüber wieder zurück. Wir gehen ja hier da hoch. Wir könnten die mitmachen, weil wir da drum herum gehen. Mhm. Ob man da Abstecher machen kann, weiß ich allerdings nicht. Ich muss jetzt mal gerade gucken. Also hier ist 1 und da ist der Bonus. Ja. Also ne, wir können jetzt hier, wir müssen sowieso hier runter zur 6 und hier die Runde machen. Wir gucken. Ob wir uns das noch mit antun, ist halt die Frage. Ich weiß noch nicht. Also damit mir ist noch warm. Damit du nicht sagst. Ich glaube, wenn du da einen Hang hoch gehst, dann brauchst du nachher auch eine Zeckenkontrolle. Naja. Das ist dann dieses, nehmt eure Hunde an die Leine. Alle laufen jetzt frei. Haben die Jäger Pech gehabt. Oder die Hunde. Je nachdem, wenn sie jetzt ein Reh hetzen. Und neue Schilder. Zwei Schilder. Können wir mal lesen. Hier ist eine Bank. Rechts vom Weg. Mit Blick auf die Schilder. Oh, da gibt es sogar eine Bank. Guck mal, wir könnten uns auf die Bank setzen. Und so eine Art Furt für eine Art Bach. Aber diese Furt ist trocken gefallen. So, finde den Fehler. Ach, und hier sind Mühlsteine. Guck mal. Renaturierung der Teichanlage am Schleifkotten. Schon sehr früh wurden Teiche in diesem Siepen der schmalen Wiese, einem Quellbach der Helver, als Stauteiche zur Wasserregulierung der unterhalb gelegenen Schleifkotten genutzt. Nach Aufgabe der Schleifkotten wurden die bestehenden Teiche immer wieder auch als Intensivfischteiche genutzt und sind dann am Ende des 20. Jahrhunderts verfallen. Der Bach hatte sich wieder seinen Weg durch Dämme gesucht und verschwand im unteren Teich in einer Verrohrung. Der zwischenzeitlich recht hohe ökologische Wert der Teiche war nicht mehr gegeben, da keine offenen Wasserflächen für zum Beispiel Amphibien oder Libellen mehr vorhanden waren. Im Zuge des NRW-Programms Ländlicher Raumerhalt des ländlichen Erbes wurden die ehemaligen Teichanlagen nun renaturiert und der Bach entlang der Teichanlagen wieder durchgängig gestaltet, sodass die typischen Tiere und Pflanzen der Fließgewässer als auch der Stillgewässer nun wieder eine Heimat finden können. Vor allem für Amphibien sollen wieder Laichmöglichkeiten bestehen. Kleinfischarten haben hier die Möglichkeit, auch bei Niedrigwasserständen in den Teichbereichen zu überleben. Damit der Bach nicht mehr in einem Rohr verschwinden muss, wurde eine stabile Furt angelegt, damit auch größere landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Fahrzeuge schadlos den Bach überqueren können. Hier ist eine Bank! So, und das ist wohl das Dingen hier. Unhasten gefunden. Sind die dumm? Also irgendwie höre ich da eine leichte Diskriminierung raus. Was denn? Ja, wiederholt sich. Das hatte ich noch nicht mitbekommen. Okay. Ja, es wiederholt sich. Ja, ich dachte nur die Zahl. Nee. So, und dann gibt es hier noch ein schönes Schildchen. Sauerland in Südwestfalen, oben an der Volme. Rätselabenteuer für Groß und Klein. Hier ist also eins dieser typischen Suchbilder. Also zwei Bilder zeigen angeblich dasselbe, aber tun sie nicht. Abgebildet. Und dann steht da, finde die Fehler. Hier geht der Rätselspaß nun weiter. Auf dieser Tafel sind zwei Ausschnitte unserer beliebten Freizeitkarte der Region oben an der Volme abgebildet, auf welcher die Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele der Region dargestellt sind. Doch diese beiden Kartenausschnitte sind nur auf den ersten Blick identisch. Wenn ihr genauer hinschaut, dann könnt ihr bestimmt den einen oder anderen Unterschied entdecken. Auf der linken Seite befindet sich das Original, auf der rechten Seite die Fälschung. Natürlich sind manche Unterschiede leichter zu erkennen als andere, also nehmt euch ruhig etwas Zeit und schaut mal, ob ihr alle Fehler finden könnt. Insgesamt haben wir für euch hier 5 Fehler oder Unterschiede in den beiden Karten versteckt, welches zu finden gilt. Könnt ihr alle Unterschiede auf den beiden Kartenausschnitten finden? Die Lösung findet ihr übrigens nebenstehend im grauen Kästchen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Rätseln. Dann gucken wir doch mal. Toi, toi, toi! Also, in dem einen ist die Befestigungsschraube... Nein. Gartentor zu kurz. Hier fehlen die Büsche. Einmal ist die Rutsche rosa, einmal ist die Rutsche orange. Das Geweih vom Hirsch ist anders. Einmal ist da ein Lama und einmal ist da eine Kuh. Tja nun, also, dann lesen wir mal. Der umgedrehte Hirsch, fehlender Golfball am Golfplatz, Farbe der Rutsche im Blabla, fehlender Wald links neben dem Aussichtsturm und die Kuh beim Alpakahof. Na siehste, bin ich doch gar nicht so schlecht. Hat doch funktioniert. So, wo geht's jetzt weiter, Frau? Den Berg hoch? Doch, zur 707. Den anderen, der wäre da runter und dann gibt es keine Verbindung zum 7, deswegen nehmen wir den nicht mehr. Gut. Wenn's dich sagst. Guck, da oben sitzen Menschen neben so einem Aussichtsding, sie. Ja, Foto. Fotorahmen. Ah, die haben auch Hunde. Ja, hier, wo der Wald weg ist, nur diese frisch zugewachsenen Hauflächen da sind und dieser Weg, da scheint es direkt ein paar Grad wärmer zu sein, ne? Und dann? Und dann sind wir zu Hause? Also wieder am Auto? Und noch 4? Ja, wir können 11 draus machen, wenn wir die noch brauchen. Ja, wir schauen mal. Hallo. Wir müssen nicht alles haben. Boah, Mückenbrutgebiet, guck mal hier. und direkt einen Faulstich. Es sind ganz viele Bienen auf den, hier seitlich überall auf den Pflanzen. Bienen mag ich, Faulstiche nicht. Das summt und brummt. Dann haben sie hier bestimmt auch Bienenstöcke. Jetzt kommt die Sonne raus, hey, wie unangenehm. Überlaufen. Aber hier könnte man reinlaufen. Hier sind einzelne Baumstümpfe. Also hier ist ja ein recht großer Baumstumpf, ne? Also ein echter Baumstumpf, aber wenn er zu weit ab ist, lassen wir es da. Der war sonst immer sehr genau. Tja, dann. Hier ist auch ein Baumstumpf. Aber auf der anderen Seite. Oder du holst dir da oben irgendwie einen Stock und dann kannst du erstmal stochern, bevor du hier kramst. Ja, weiter unten. Ne? Ja, dann. Also genau ist er, da kann man nichts sehen. Naja, wir könnten beim Zehner abbiegen, dann diese Hochwälderrunde machen, um dann zum Elber zu kommen. Ne, Aussichtspunkt und dann zum Elber. Ach, guck mal, ein Plasterrabe. Warum ist der da? Finde ich gut. Ein Plasterrabe zum Locken, festgeschraubt. Hier ist ein Riesenteich, das ist, rechnet man gar nicht mit, dass der hier so ist. Im ordentlichen Wassereinlauf. Huhu. Ja, das ist mal angeltechnisch cool. Hübsch haben sie es hier. Da kann man dann noch ordentlich Fische drin lassen. Die kriegen hier genug Belüftung. Kleine Insel haben sie auch und Seerosen und so. Schön. Und hier vorne ist ein kleiner Steinbruch oder was haben sie da gemacht? Sieht nach Karst aus. Ja, Seerosen haben sie auch. Und ein Entenhäuschen. Knaller. Und jetzt ist Straße. Ah, die Leute müssen auch hier zu diesen Häusern können. Auto. Ein E-Rad 54. Eine Elektrokarre. Flache Elektroflunder mit zwei Recaro-Sitzen. Kaum Fenster. Hat was. Wir haben uns entschlossen, noch einen kleinen Abstecher zu machen. Richtung Hochbehälter. Das ist eine Abweichung von der Wiese weg. Ja, ja, klar. Das ist jetzt eine Station, wo wir nicht mitgehen dürfen. Das ist eine Abweichung von der Runde weg. Hier auf eine kleine extra Runde um den Hochbehälter oder so. Hier oben auf dem Hügel. Und hier oben scheint auch ein Pfadfinderlager zu sein. Weil man irgendwas auf dem Weg findet. Und des Weiteren hat hier jemand eine ganze Menge Silage verklappt. Sprich einfach abgeladen. Hochbehälter Brehrenberg. Sind nicht nur Silagefelder, sag ich mal. Die waren wohl da abgedeckt, sondern auch Siloballen. Eine ganze Menge. Hinter uns kommt wir mit dem Hund. Ach so. Ja, das. Tja. Gucken wir mal, wenn es nach hier zeigt. Könnte auch hier sein. Ja, weiß ich nicht, vielleicht ist da einer rein. Links oder rechts? So. Bisschen unentspannt, der Kleine. Hast du was? Sagt dann dein Handy. Moment, wieder 11, eben waren es hier 8. 1,5. Da sind wir hier falsch. Bei 1,5 wäre den Anfängen. Und einen Hint gibt's nicht? Nein. Wie heißt der Cash? Gib dich nach ersten Hochbehälter gelegen. 20 Meter in die Pampa rein. Vom Weg her. Vom Weg her? Ja. Also wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Wir sind der Punkt auf dem Weg. Ja, aber dann. Gut, wir berichten nachher auf dem Weg. Wenn wir jetzt gehen, das ist ein 1-1er irgendwo. Ja, dann müsste es da der Baum sein, da quasi, ne? Da dieser Kackbaum, der da vorne ist. Und das sieht hier auch aus, als wäre hier jemand durchgegangen. So in einem Bogen vor dir, genau. So, schauen wir uns das mal an von außen. Ne, einen weiter meine ich. Ich würde dann sagen, da. Ja, und exakt da hat sie ihn dann auch gefunden. Wie fein, die Holde hat das Käschelein und trägt sich ein. Ein Trippelreim. Immer hoffen, dass diese Runde jetzt hier nicht wieder bis ganz ins Tal geht und dann wieder rauf. Schöne Feierabendrunde, die eine Stunde dauert. Das heißt also, dann ist es 3:15, bis wir im Auto sind, 3:15, 4:30, bis wir zu Hause sind, fast 5. Boah, was ein beschissener Tag. Was? Das ist schön. Ach, ja, man hat auf jeden Fall Ausblicke auf diese feuchten Täler und feuchten Hügel durch den Dunst. Da ist ja richtig Feuchtigkeit hier. War das hier Platz zum Drehen? Geht aber doch hier immer weiter runter. Müssen wir nachher alles wieder hoch. Mal umdrehen nach den 30 Metern sollten. Wir haben die Bonuszahl auch gar nicht, Echt nicht? Hier fliegt irgendwas um mich rum, guck mal eben. Wenn ein Faulstich ist, dann habe ich Schnauze voll. Der ist ja mal einfach. Genau. Eben, wir haben ja keine Bonuszahl. Wir hatten doch nichts. Wir konnten nichts finden. Und Faulstiche ohne Ende. Lass abhauen. Das hasse ich ja wie die Pest. Das ist der Ausschlag. Fliegt immer noch einer um mich rum. Danke. Das ist ja dann der Ausschlag, wenn es hier Pferdebremsen gibt. Endgelend vorbei. Aber so ist das nun mal. Na, hallo. Aber der Hund hechelte noch mehr als ich. Dem macht die Feuchte richtig zu schaffen. Armer Kerl. Hitze. Oh, da hinten ist noch mal ein schönes Schild. Das hat da wahrscheinlich der nächste Cache. So, zurück an den Silagebergen. So, dann berichtet mal. Was hat euch denn da erwartet? 3 Pferdebremsen. Knaller. Das ist ja mal eine Ausbeute. Aber echt. Da noch Pfützen dazwischen. Das ist ja widerlich hier. Stinkt wie die Sau. Überall ist hier so Plastiknetz mit drin. Das rottet jetzt alles so vor sich hin. Und das ist wahrscheinlich wieder einer von denen, der dann Agrarsubventionen wegen Ausfall der Silage haben will oder so. Irgendeinen Grund finden die ja immer. Tja, wer weiß das schon. Aber hier in diesen Mengen. Gar nicht der Bauer. Naja, irgendwer hat es eingeschaut. Vielleicht auch er selber. Und dann gibt es wieder, so nett wie das alles ist, aber irgendwie ist mir halt manchmal ein bisschen fishy. Und wie soll ich sagen, Leute, die Trecker fast wie Waffen oder Panzer einsetzen, die sind mir dann nicht unbedingt sehr sympathisch. Und da hört dann bei mir auch das Verständnis auf. Ey Oma, sehe ich aus, als wäre ich ein Wegfahrer? Tja, das ist nicht mal ein Problem. Hält ihre Tasche auf dem Beifahrersitz fest, als würde ich die jetzt klauen. Sucht erstmal einen Parkplatz. Dunstet immer mehr hier. Ja klar. Oh, der dicke alte Mann hat geschwitzt. Guck mal, die ganzen Täler stehen voller Feuchtigkeit. Mann, Mann, Mann. Das heißt also, theoretisch muss ich mich nur in Dürregebieten bewegen und zack, alles grün. Super. Ja, ja. Da könnt ihr mal sehen, was meine Frau so von mir hält. TJ, der wandelnde Durchlauferhitzer. Jetzt kommt ein Auto. Ist das nicht, der ist ja eben nicht auch schon mal an uns vorbeigefahren. Das ist ein Alpha. Von dem Motor. Das ist ja, woran erkennt man einen Alpha? Das Nummernschild ist immer irgendwie vorne auf der Fahrerseite unter der Stoßstange oder so. Aber mittig können die nicht. Grüße an Liz gehen raus. Das sind echt Leute mit einer Jacke. Kann ich wieder nichts vorlesen, weil die da schon seit, als wir da oben um den Hügel waren, da standen die schon da. Slow Reader. Oh, das sind Kescher, die es nicht geregelt kriegen. Ist irgendwie bayerisch, merkst du das? Rätselspaß. Welcher Weg? Da steht's doch. Guten Tag. Hallo. Alles gut. Alles gut. Wir rätseln gleich auch ein bisschen. Ja, ja. Dann rätselt man. Da steht doch alles. Ja, wenn der. Ja. Das steht doch alles. Steht doch alles. Ja, wir haben schon den Schild. Wir sind schon an so einem Schild vorbeigekommen, ja? Wo es stand. Ja, einmal ja. Da unten. Ja, ja. Wir auch. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Da steht doch alles. Da steht doch alles. Ja, dann los. Dann los. Dann les mal. Was braucht man denn? Ich lese nichts. Ach so. Die Melone. Also waren alles so kleine Mini-Aufgaben. Mann. Waren wir doch schon. Eine Badetalsperre haben wir schon. Eine Skisprungschanze hat so die Kita. Wie weit hast du es noch? 7,3 unterm Stein. Unterm Stein? Ja. Aber auch wieder 1,5. Also. Ja. Genug Einträge. Hier ist ein Ball vom Hund. Oh, unterm Stein. Den wirst du hier wahrscheinlich nicht haben. Entweder ist da vorne am Baum oder der ist oben. Da oben waren es aber noch über 20. Ja, dann ist er am Baum. Ja, muss. Gehe ich von aus. Aber das hier war mal ein fahrbarer Hochsitz. Nee, das habe ich abgeschlossen. Müssen wir am Schluss noch rechnen, ne? Ja, eintragen. Ist noch einer? Ja, jetzt kommt die 11 noch. Das war ja nur ein Zwischending. Jetzt kommt die letzte Bonuszahl. Schön. Und die hast du. Die ist ein Zwischending, die nichts mit der Runde zu tun hat. Ach so. Aha. Ah, Pferde. Darum. Gaulhausen. Darum gibt es auch hier diese Pferdebremsen. Guck, überall hier. Quälen sich auch. Wedelt und wedelt und wedelt. Hat so eine Gesichtsmaske. Arme Tiere. War hier überall. Also Kinders, wenn ihr auch Probleme mit Pferdebremsen habt, solltet ihr diese Runde zwischen Mai und September nicht machen. Hat da eine Reithalle oder was? Sind so Dinger, über die man rüberspringen kann mit Pferd. Wie heißen die? Schikanen. Ja, sind ja auch Schikanen. Ich meine, eben, weil die Pferde könnten ja eigentlich drumherum laufen. Aber nur, weil sich wieder irgend so ein Pinsel, der da drauf sitzt, überlegt so, hä? Nee, das Tier, das muss jetzt darüber, weil ich das will. Das Tier will das gar nicht. Jetzt glauben die Viecher, ich bin leichteres Opfer. Dazu ist es gut, eine Kappe dabei zu haben. Ich guck mal, wo das Vieh ist, das fliegt mir immer ins Gesicht. Ja, aber vielleicht siehst du es ja um mich rumfliegen. Wenn du es im Auge hast, würde ich es ersetzen lassen. Und du? Die Sackgasse. Ja, die da, ne? Ja, ist aber die einzige große Buche. Oder muss man jetzt erst noch vom Moos das Holz suchen? Ich meine, die Moosseite ist hier, ne? Nee, also hier ist Moos, aber... Kann höchstens hier unten irgendwo sein. Irgendwas ist hier reingegangen, aber vielleicht, ne, das könnte auch noch so ein Weg da rein sein. Das ist hier auch Buche noch, aber ja, im Zweifelsfalle, wenn wir es nicht kriegen, dann wird ja wohl nicht so schwer sein, als die Koordinate zu kriegen mit den ganzen Dingern, die wir haben. War es der letzte Punkt, der uns fehlte? Also, wo ist unser Auto? Das Bonushain ist ungefähr da, wo der Startpunkt von dem ersten war, von dem Multi. Den Weg dahin gibt es noch, den Volme-Anstieg zu hier. Da kommen wir genau dran vorbei. Volme-Anstieg. Allein das Wort Anstieg macht mich schon fertig. Da müssen wir genau dran vorbei. Gut. Guck mal, hier haben sie Pfeile gelegt mit Sägespänen. Für eine Schnitzeljacht wahrscheinlich die, nee, vielleicht hier die mit ihrer Zeltstadt da. Pfadfinder, genau. Jetzt ist hier der Zaun so abgeranzt, dass sie den hier mit Streben stützen müssen. Hier wächst kein Unkraut, das ist Begleitgrün. Ja. Aha. Die Dinger, die haben wir damals, die haben wir eben auf dem Weg auch gesehen. Wahrscheinlich hier unten runter ein Stückchen tiefer oder so, da hinten die Hütten. Mhm. Sind wir wahrscheinlich da unten gegangen, da kommen wir jetzt von oben rein. Ach, der kommt von der anderen Ecke, alles klar. Nimm da hinten den Großen. Der ist im Stress, ja. Hier soll das sein? Dann waren 10,8. So, ich lese mal die Beschreibung. Schwierigkeit 2. Jetzt springt es natürlich. Also hinter Baum, unter Ast. Gelände 0. Hier gibt es kein Gelände, kein Stern, nix. Und interessanterweise hat da schon 10 Log-Einträge. Was ist da hinten, dieser dicke Ast bei dem Baum, der da vorliegt? Und dann nochmal 5 Log-Einträge und keine. Ach so, das ist beim Drucken, okay. Drucken wollen wir es ja nicht. Tja, dann mutmaßen wir mal hier, aber ist doch scheiße. Soll hier der Bonus sein oder was? Nein, das ist diese Anstiegfolme. Ja gut, diese Flecken, das können ja diese so Moosflecken hier sein, hintereinander weg. So wie hier. Ja, wir dürfen auch nicht helfen, wir dürfen aber ruhig dazu stehen. Es wird immer dunkler. Sind jetzt dahinter, ja? 4,5. Viel Erfolg. Juhu. Kann ich das Bild noch mal sehen? Ja, hier müsste ja auch eine Wiese sein. Hier ist ja gar keine Wiese. Also doch da, wo ich meinte. Ja, sehr gut. Ich bin stolz auf euch. Na ja, dann haben wir die auch. Gut. So, und jetzt geht's zum Final Bonus. Hier ist alles getaktet, streng getaktet. Wollen wir quasi nur noch geradeaus gehen. So fast. Und dann nochmal abbiegen. So eine Kurve. Wir haben ja jetzt eben das gesehen, was sie eben machen mussten. Ne? Das war schon, da waren wir froh, dass wir nicht mitrennen mussten. Ne? Das war schon ein bisschen sportlich, war das, würde ich sagen. Wie viel sind wir dann heute gegangen? Also ich bin jetzt 12.500, ich bin jetzt 14.000 Schritte gegangen. So, ich habe 12. Das sind 9,27 Kilometer. Ja. Dann kann ich wieder nehmen, danke. Ein Backfisch heute Abend doch verdient. Jo. Unter anderem Backfisch. Nee, Backfisch, so richtig. So richtige, so wie. Wie viele Stäbchen sind das? Okay, und wie viel? Ich habe insgesamt vier. Ja, die werden wir dann noch brauchen. Das ist doch schön. Ich musste jetzt so an diese Backfisch-Dingsies, so weißt du, von der Kirmes denken. Ach so, okay. Die ist so ein Brötchen gibt, weißt du, so einen großen. Wie so ein großes Fischstäbchen. Ja. So Handy. Ja, das ist okay. Kann ich bis dahin noch ein bisschen Netflixen und. Nee, weil Rechner habe ich jetzt keinen Bock mehr. Obwohl, es ist erst 3:30, ne? Aber. Ja, ja. Nee, das ist 4:30. Habe ich so den Bock nicht mehr. Reicht morgen wieder. Lebensraum Obstwiese. Ja, hier waren wir schon mal. Ich sage ja, wir kommen quasi von oben rein. Ja, aber dann ist doch das, was wir da haben, quasi am Parkplatz, oder? Das ist der Bonus, in der Nähe vom Parkplatz ist. Weil da geht ja auch noch ein Weg rein und der könnte diese Kurve machen. So am Auto vorbei um die Ecke. So, bin ich ja gespannt, ob wir diesen Bonus jetzt noch finden. Wer hätte es gedacht? MK, MK, MK, GM. So, das merkt man, ne? So die MKs, die parken alle vorwärts ein. Nur GM rückwärts. Da merkst du, wie das mit den Fluchtfahrern ist. Und vielleicht hier die Dose. Ja, denk dran, 5, ne? Das heißt plus minus. Kleiner bemooster Baumstumpf. Meinst du echt, man muss da in diese Baratten rein? Da müsste doch dann auch ein Weg zu sehen sein. Aha, aha, aha. Warte, ich mach mal ein Foto. So, jetzt sind sie fertig. Suchbild. Passt da ein KRD-Ding sie rein? Die Breite eines Holzcoins könnte gehen. Kannst du nur links und rechts daneben und da sind die Aussparungen so schmal. Gut, dann nicht. Gut, also kein Token. Schade, schade, schade. Mal einen Schluck trinken. Du auch, ja, ne? Bitteschön. Das war's. Vielleicht kommen wir danach noch mal kurz ein Feedback, was alles passiert ist. Bis bald, ciao. Genau, ciao, ciao. Immer wenn ich sowas dann geschnitten habe, frage ich mich erneut, wer sich das eigentlich anhört und warum. Jeder andere würde nun vermutlich sagen, schreibt es mir in die Kommentare. Aber die sind ja abgeschaltet. Daher wird es mutmaßlich für immer eins der ungelösten Rätsel der Menschheit, wenn nicht gar des Universums bleiben. Nicht so, wer der Cheerleadende im Hintergrund ist. Das war der Mika und es war mir eine Freude, ihn dabei zu haben. Also audiovirtuell und als heruntergeladene Episode auf meinem Handy. Aus der habe ich ihn dann auch rauskopiert und eingefügt, denn eigentlich cheerleadete er ja in Cottbus das Team Ozidoki bei der GC-Meisterschaft. Aber hey, neulich noch bei die Meisterschaft, jetzt schon in unsere Showkonserve. Andererseits, vielleicht mache ich bei Zeiten einfach ein Mystery draus. Ebenfalls mysteriös ist es, warum kaum noch Dosen, sondern gefühlt nur noch Pettlinge gelegt werden. Wie soll ich da bitte schön meine umweltbelastenden KRD-Plastiktoken hinterlassen? Nach kurzem Nachdenken kam ich auf die Lösung. Zwar nicht für den Bestand, aber ich könnte welche in einem neuen Paddling-freundlichen Format produzieren lassen. Den KRD-Anhänger-Token für einen Schlüsselbund, den Cash-Rucksack oder die Deckenventilatorkette. Grenzenlose Anhängemöglichkeiten, nicht nur für Fans. Wenn den nicht jeder haben will, weiß ich auch nicht und sei es nur, um Rubbellose freizurubbeln. Der KRD-Anhänger-Token mit Tracking-Code bald auch in einer Dose deiner Homezone. Also unter Umständen möglicherweise, vielleicht mutmaßlich. Egal. Eil! Wie Herr Peters am 17.07.2025 auf blog-n-nock.de vermeldete, zögen dunkle Wolken über dem GCAN-Himmel respektive Norddeutschland auf. Die nördliche Blockparty rücke näher, aber Teilnehmerwunsch-Bekundungsloks und Ticketverkäufe seien auf so niedrigem Niveau, dass eine kostendeckende Eventdurchführung derzeit unmöglich erscheine. Potenzielle TeilnehmerInnen, die bislang noch kein Ticket kauften, werden darum gebeten, dies kurzfristig nachzuholen, weil nur anhand der tatsächlichen Verkaufszahlen korrekt kalkuliert werden könne. Am 10.08.2025 werde sich dann die Orga erneut zusammenfinden, um zu entscheiden, ob die Veranstaltung stattfinde oder nicht. Im Falle der Absage erhalte selbstverständlich jeder sein Geld zurück. Naja, eine wirkliche Eilmeldung ist es ja mittlerweile nicht mehr, wo doch diese Sau mittlerweile schon fast durch jedes Dorf getrieben wurde. Aber nichtsdestotrotz ist noch nicht August, also bliebe noch etwas Zeit. Wir drücken die Daumen, dass es klappt mit dem Event. Kommen wir nun, gegen Ende der Konserve, zum Dessert. Ode an die Nachtkerze. Hey, nicht was ihr wieder denkt, Kulturbanausende. Ode an die Nachtkerze. Guter Mond, du gehst so stille über Nachtkerzen dahin. Trotz manchen Gärtners Widerwille hat jede Pflanze einen Sinn. Auf schwarzem Stein, da sitzt der Rabe, blickt nächtlich auf die Gräberstadt, grad dort mit düsterem Gehabe, dass er sie nicht vergessen hat. Die gelbe Blume jede Nacht geschwind faltet die Blüten aus, der schwarze Vogel drüber wacht, dass niemand reißt die Blume raus. Nachtkerzen. Kennt ihr, oder? Meine sind gelb, beziehungsweise die, die meine Einfahrt besiedeln. Morgens, wenn ich zur Einfahrt fahre, sind die Blüten geöffnet und werden von Insekten besucht. Im Moment sind es vorwiegend Hummeln. Nachmittags, wenn ich zurückkomme und insbesondere, wenn es heiß ist, sind die Knospen zu spitzen Pfeilen geschlossen. Die Pflanzen wirken regelrecht verdorrt. Am nächsten Morgen dann stehen sie wieder in voller Blüte. Ich hatte selbstverständlich null Plan, was das für eine Pflanze ist. Deshalb habe ich die Flora Incognita App bemüht. Danach habe ich die Pflanze geentet und bin auf faszinierende Fakten gestoßen. Zum Beispiel das Öffnen der Blüten. Das erfolgt innerhalb weniger Minuten in einer fließenden Bewegung. Schneller kriegt das angeblich keine in Mitteleuropa vorkommende Pflanze hin. Wie ich lernte, bleiben die Blüten die ganze Nacht bis zum Nachmittag des Folgetags geöffnet, bevor sie absterben und welken. Aber das ist noch nicht alles. Warnung! Die folgenden Informationen kommen aus dem Internet und sind nicht überprüft. Im ersten Jahr bildet die Pflanze eine bodenständige Blattrosette und eine angeblich essbare 20 cm lange Pfahlwurzel, die wie Schwarzwurzeln zubereitet werden können. Alle Blätter der Nachtkerze sollen essbar sein und können in der Küche verwendet werden. Angeblich eignen sich die frischen Blätter im Frühjahr hervorragend für Salate und können wie Spinat zubereitet werden. Tee aus getrockneten Blättern hilft gegen Magen-Darm-Beschwerden. Umschläge aus Blättern nützen bei Schwellungen und Prellungen. Aus den Wurzeln lassen sich Hustentropfen gewinnen, laut nordamerikanischer Ureinwohner angeblich. Nach der Blüte bilden sich Kapselfrüchte, die kleine, rundlichen Samen enthalten, aus denen wiederum wertvolles Nachtkerzenöl gewonnen werden kann. Nachtkerzenöl ist reich an ungesättigten Fettsäuren und findet Anwendung bei Hauterkrankungen wie Neurodermitis, allergischen Reaktionen, rheumatischen Beschwerden und Hormonstörungen. Wie gesagt, alles ohne Gewähr. Fragt jemand, der sich damit auskennt, bevor ihr unbekannte Pflanzen konsumiert. Als sei das aber noch nicht alles, hat die Nachtkerze in vielen Kulturen eine spirituelle Bedeutung. Die nächtliche Blüte wird mit dem Mond verbunden. Das Licht in der Dunkelheit, was sie zum Symbol für Erleuchtung und Klarheit macht. Sie spendet besonders in schwierigen Zeiten Hoffnung und zeigt den Weg, wenn alles trostlos erscheint. Die Nachtkerze hat wie der Mond, als Hüter der Gefühle, einen bedeutenden Einfluss auf unsere Stimmung und schafft eine magische Umgebung, die unsere emotionale Tiefe anspricht. Durch Rituale und Meditationen versucht man, innere Klarheit zu erlangen und emotionale Blockaden zu lösen, verdrängte Gefühle und Gedanken ans Licht zu bringen, Klarheit und neue Perspektiven zu gewinnen und einen Ausweg aus schwierigen Situationen zu finden. Sie bietet Schutz und Stärke nach emotional belastenden Phasen. Da die Blüte jede Nacht neu erscheint, symbolisiert sie mit ihrer Fähigkeit zur ständigen Erneuerung den Neuanfang. Kombiniert man Mond und Nachtkerze, unterstützt sie dabei, eine bewusste Wahrnehmung der inneren Welt zu entwickeln und die eigene Gefühlslandschaft klarer zu erkennen. Kein Wunder also, dass sie sich neben meiner räudigen Einfahrt angesiedelt hat, dort, wo schon lange alles andere stirbt, weil ich nicht gieße. Und mit dieser Bombennachlässigkeit endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 236 vom 23.07.2025. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.